Lektion 4, Übung L. Beispiel: Lachsfilet oder Gemüseteller? Ich nehme lieber den Gemüseteller. Ich nehme lieber den Gemüseteller. Ich nehme lieber den Gemüseteller. Bitte beginnen Sie. Lachsfilet oder Gemüseteller? Ich nehme lieber den Gemüseteller. Schweineschnitzel oder Rinderroulade? Ich nehme lieber die Rinderroulade. Kartoffelpüree oder Bratkartoffeln? Ich nehme lieber das Kartoffelpüree. Karottensalat oder Tomatensalat? Ich nehme lieber den Tomatensalat. Obstsalat oder Pudding? Ich nehme lieber den Obstsalat. Würstchen oder Spiegelei? Ich nehme lieber das Spiegelei. Tomatensoße oder Zwiebelsoße? Ich nehme lieber die Tomatensoße. Suppe oder Salat? Ich nehme lieber die Suppe. Danke.